Itişan. Ja, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Bitte schön. Ich heiße Mohammed. Ich bin auf dieser Station als Assistentarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Zuerst stelle ich ein paar allgemeine Fragen über Ihre persönlichen Daten und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Ist es in Ordnung? Ja. Ja, danke schön. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Sigmund Freud. Sick. Sigmund Freud. Könnten Sie bitte die Namen buchstabieren? Den Namen, den Nachnamen? Oder Beide bitte. Beide beide? bitte. Okay, mein Name ist Sigmund, der Vorname Siegfried, Ida, Gustav, Martha, Ulrich, Nordpol, Dora. Und Ja. der Name Freud ist Friedrich Richard Emil Ulrich Dora. Ulrich Dora. Ja. Freud. Okay. Okay, Herr Freud, wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre alt. 55? 45. 40, okay. Ja, Entschuldigung, ich habe ein Problem mit Verbindung. Also ich manchmal wiederhole die Fragen. Wann sind Sie geboren? Ich bin am 7.7.1977 geboren. 1777. Ja. Ja, sehr interessantes Datum. Ja. Ja, wie groß Meine. sind Sie? Wie groß bin ich? Ich bin 1,78 Meter groß. 78. Okay, und wie viel wiegen Sie bitte? Ich wiege 81 Kilogramm. 81. Ja. Okay, sehr gut. Okay, so. Was führt Sie zu uns, Herr Freud? Und zwar seit 3 Wochen habe ich starke Rückenschmerzen. Okay, wo genau sind die Schmerzen? Hier im unteren Lendenwirbelsäulenbereich. Okay. Sind die Schmerzen langsam oder plötzlich aufgetreten? Ja, vor 3 Wochen habe ich beim Umzug geholfen bei meinem Freund. Und nach dem Umzug, einen Tag später, bin ich morgens aufgestanden und habe Schmerzen gehabt. Also die sind über die Nacht gekommen. Einen Moment, bitte. Ich schließe das Fenster, vielleicht besser ich höre. Könnten Sie bitte noch einmal wiederholen, was ist passiert vor 3 Wochen? Vor 3 Wochen ist mein Freund umgezogen und ich habe ihm geholfen beim Umziehen, die Wohnung um. Umgezogen, Ja. ja. Und beim Tragen von Möbeln, nicht beim Tragen, sondern am nächsten Tag, Ja. nachdem ich geholfen hatte, bin ich mit Schmerzen aufgewacht und seitdem habe ich Schmerzen. Ja, und die Sachen, die getreten Die sind, Möbel und Gegenstände und Kartons. mobil, ja, Schwäche. Wie? Sie haben viele Sachen, mobil, Getragen, genau. getragen. Getragen, Ja, genau. getragen, Und Schwäche. seitdem habe ich Rückenschmerzen und seit 2 Tagen haben die Schmerzen zugenommen. Seit zwei Tagen Ja, hat es noch mehr zugenommen. zugenommen. Okay. Und nehmen Sie etwas dagegen? Ja, ab und zu mal nehme ich eine Tablette Ibuprofen, 800 Milligramm. 800. Ab und zu, nicht regelmäßig. Nee, ab und zu. Wenn es nicht geht, dann nehme ich dann halt ein Ibuprofen. Ja, ich verstehe. Okay, Herr Freud. Haben Sie noch andere Beschwerden, zum Beispiel Kribbeln, Taubheitsgefühl? Ja, das Ich meine, ich in Ihre Beine. im Bein, in meinem linken Bein habe ich in meinem Großzehe ein Taubheitsgefühl. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, vom Rücken in meinen linken Bein hinaus bis zu meinem Fuß. Bis Fuß. Gibt es noch andere Beschwerden bis auf Taubheitsgefühl? Ja, ich habe Schmerzen, Taubheitsgefühl. Also nicht, dass ich so spontan sagen könnte. Sonst weitere Beschwerden, was meinen Sie? Ich meine zum Beispiel nicht gut laufen, keine Koordination oder Ja, Schwäche in der Bein, linke Beine. Ich also wenn meine Muskelschwäche. Muskelschwäche. Nee, Muskelschwäche habe ich nicht. Aber wenn ich lange sitze oder lange liege, Ja. habe ich Schmerzen sozusagen. Bei bestimmt, ich kann nicht lange sitzen oder lange stehen. Ich muss mich immer Ja, bewegen. Sie meinen, wenn Sie sitzen oder liegen, die Schmerzen sich verstärken. Ja, die Verschlimmern. verstärkt. Ja. Ja. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf der Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Ich würde sagen 7. Sieben bei Bewegung und in Ruhe oder? In Ruhe habe ich 3. In Ruhe 3. Im Ja. Liegen, aber nur wenn ich ganz gerade liege. Das heißt, wenn ich mich anwinkle, dann geht es wieder. Also liegen, als wenn ich ganz gerade auf dem Bett liegen würde, dann habe ich Probleme. Wenn Sie haben gerade liegen, Wenn ich Sie gerade haben. liege, Probleme. Aber wenn ich meine Beine anwinkle, geht das. Entlastet das ein bisschen. Ja, ich verstehe. Das bedeutet, wenn Sie beugen Ihre Beine ein bisschen, die Schmerzen sich vermindern. Ja, genau. Im Liegen vermittelt sich die Schmerzen. Aber komischerweise im Sitzen nicht. Im Sitzen, ich weiß nicht, vielleicht sitze ich falsch oder so, aber. Ja, okay, ich verstehe. Haben Sie ähnliche Beschwerden irgendwann? Nochmal bitte, habe. Haben Sie ähnliche Beschwerden irgendwann? Ich meine Irgendwann. vorherige ähnliche Beschwerden haben Sie? Also, Hatten Sie? ob ich früher so ähnliche Beschwerden hatte. Ja, genau. Hatten Nee, Sie? so stark nie. Das ist jetzt zum ersten Mal. Man hat ab und zu mal Rückenschmerzen, aber ich hatte nie, dass es in mein Bein ausstrahlt. Das ist zum ersten Mal. Echt? Okay. Okay. Konnten Sie oder können Sie Ihre Rück beugen vor nach vorne? Nach vorne mich beugen. Ja, es geht. Ja, Es geht. und wenn Sie den Rücken beugen, sicher die Schmerzen vermindert oder verstärkt? Ja, also wenn ich ganz nach vorne gehen würde, geht nicht, das tut halt weh. Das verstärkt sich. Okay, ich verstehe. Okay. Okay, Herr Freud, haben Sie bemerkt, ob Ihre Beine geschwollen, gerötet, oberwärmt? Nee, die sehen beide gleich aus. Die sind nicht geschwollen. Die sind nicht überwärmt, haben beide gleiche Temperatur. Also ist nichts Auffälliges. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Haben Sie Unfall in dieser Zeit? Unfall? Nee. Ja. In dieser Zeit meinen Sie welche Zeit? Ja, Seitdem die Schmerzen. drei Wochen in dieser durch 3 Wochen. Also, Oder vor diese 2, 3 Wochen. nee, Unfall hatte ich nicht gehabt. Ja, Vorher ich. nicht und auch jetzt nicht. Die letzte Zeit nicht. Okay, sehr gut. Okay. Okay. Könnten Sie bitte diese Schmerzen beschreiben? Sind sie stechend, dumpf, ziehend? Ich würde sagen, ziehende Schmerzen. Es zieht in mein Bein rein. Noch einmal bitte, ich habe nicht gut gehört. Ziehende Schmerzen. Es ist ein In der Schmerz, es zieht in meinem Bein rein, in meinem linken Bein. Ich Ziehen? habe ziehende Schmerz. Ah, ziehend. Es zieht in meinem linken Bein hinein. Und das bedeutet ziehende, ja? Oder? Ja. Ja. Ich habe einen Okay. Satz gebildet. Es zieht Sieht, ja, das ist neu für mich. In meinem linken Bein hinein. Okay. Ja, das neue Sache ich habe gelernt. Okay, danke schön. Ja. Okay, Herr Freud, leiden Sie an chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck und so weiter? Ich habe seit einem Jahr nehme ich Tablette wegen Herzrhythmusstörung. Herzrhythmus? Herzrhythmusstörung, ja. Okay, und noch andere Vorerkrankungen haben Sie? Nicht, dass ich wüsste. Okay, und was nehmen Sie dagegen? Bisoprolol nehme ich da ein. Bisoprolol. Welche Dosierung? 5 Milligramm morgens. Abends. Nee, morgens. Ah, morgens. Okay, Entschuldigung. Nehmen Sie noch andere Medikamente ein? Nein, ab und zu mal, wenn ich Schmerzen habe, nehme ich Ibuprofen ein. 800 Milligramm, Sie haben gesagt, richtig? 800 Milligramm, ja. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja. Welche? Mein Blinddarm wurde entfernt, wo ich 17 Jahre alt war. 17? Ja, ich war 17 Jahre alt, als mein Ja. Blinddarm entfernt wurde. Ja. Und war die Operation komplikationlos? Ja, die Operation lief alles gut, aber man hat mir damals ein Antibiotikum gegeben, wo ich allergisch reagiert hatte. Also die Operation war gut, aber postoperativ hatte ich Allergisch. allergische Welche Reaktion. Antibiotik wissen Sie? Ja, das ist Penicillin. Penicillin. Wie äußert sich diese Allergie? Mit Atemnot. Konnte schlecht atmen. Okay. Okay. Haben Sie noch andere Allergien? Weitere Allergien ist mir nicht bekannt. Okay. Und andere Operationen haben Sie oder? Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. Nein. Okay. Haben Sie Unverträglichkeit Ja, zum Einge gegenüber Rest Diclofenac habe ich Unverträglichkeit. Diclofenac. Wie äußert sich diese Unverträglichkeit? Und kriege ich immer Durchfall und Bauchschmerzen. Okay. Sind Sie gegen Kinderkrankheiten geimpft? Ja, soweit ich weiß, habe ich alle Impfungen. Ja, sehr gut. Und sind Sie auch gegen Corona geimpft? Ja, 5-mal schon. 5-mal, sehr gut. Super. Okay. Das freut mich. Treiben Sie regelmäßig Sport? Regelmäßig Sport will ich nicht sagen, aber das Einzige, was ich mache, ist, ich fahre gerne Fahrrad, wenn ich Ja. Feierabend habe oder. Okay, sehr gut. Ja, Herr. Herr Freud, rauchen Sie? Nein. Sehr gut. Und trinken Sie Alkohol? Gelegentlich trinke ich mal ein Glas Wein zum Abendessen. Täglich? Nicht täglich, gelegentlich. Ah, gelegentlich. Ein Glas Wein. Ja, abends zum Abendessen. Was meinen Sie gelegentlich? Zum Beispiel, wie viel Mal Woche, pro Woche oder pro Monat? Weiß nicht, manchmal ist es, ich würde sagen, eins oder zweimal in der Woche. Okay. Ab und zu. Manchmal 2 Wochen nicht und dann vielleicht ein bisschen mehr, aber so, man kann schon sagen, vielleicht durchschnittlich 1 bis 2 Glas der Woche. Okay, das ist nicht regelmäßig. Das. Ja, für mich ist es nicht regelmäßig. Okay, sehr gut. Okay, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen. Ja. Uiuiui. Fragen ja aber Sachen. Nee, ich habe keinen Kontakt mit Drogen. Ja, sehr gut. Okay. Leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen, Herr Freud? Was meinen Sie mit chronischen Erkrankungen? Ja, zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Schilddrüse, Störungen, erhöhte Fettwerte. Ja, was ich weiß, ist, mein Vater, der leidet an einer Bluthochdruckerkrankung. Ja. Und meine Mutter hat eine Zuckererkrankung, wo sie Tabletten nimmt. Welche Typ wissen Sie? Nein, kann ich nicht sagen. Ja, aber mit Tabletten wurde Mit Tabletten. behandelt, ja? Wird behandelt, genau. Okay, sehr gut. Haben Sie Geschwister? Geschwister, ja, ich habe einen Bruder. Ja, Bruder, ja. Ist er gesund? Ja, der ist gesund. Sehr gut. Okay, was sind Sie vom Beruf, Herr Freud? Ich bin Busfahrer. Okay, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Wir haben zusammen ein Kind, ja. Ist er gesund? Gott sei Dank, ja, soweit ich weiß, ist er gesund. Ja, Gott sei Dank, das freut mich. Okay, und leben Sie alle zusammen? Ja, wir leben alle zusammen. Ja, in einem Haus oder in einer Wohnung? In einer Wohnung. Okay. Haben Sie Stress im Alltag oder bei der Arbeit oder in der Familie? Nee, in der Familie nicht, bei der Arbeit ab und zu mal schon. Wenn man den Busverkehr Bus fährt, gibt es manchmal Stress, aber ich nehme es nicht so ernst, ist alles okay. Normaler Stress halt. Also eigentlich Nicht nicht. Nicht ja. Nicht besonders Stress, normal Stress. Wir besonders. Ja. Wenn man Auto fährt, ab und zu mal, oder ein Gast will unbedingt aussteigen vom Bus und die Haltestelle ist nicht da und dann schreien die da rum. Naja. Ich mache meine Arbeit und dann geht's weiter. Leben geht weiter. Ja, ich verstehe. Ja, das ist normal bei Busfahrern. Ja, Sie haben recht. Okay. Okay, Herr Freud, ich habe die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder gibt es noch andere Informationen, möchten mir sagen? Nee, ich will einfach nur wissen, was ich habe, Herr Doktor. Wie geht es denn weiter? Was passiert mit mir jetzt? Was wollen Sie? Was habe ich jetzt? Ja, Herr Freud, es ist früher zu sagen, was Sie genau haben, aber ich vermute, Sie haben sogenannte Bandscheibenvorfall. Ja, oder Lendenwirbelsäule-Syndrom. Aber diese Diagnose zu bestätigen, brauchen wir noch Körperuntersuchung, ein bisschen Blutabnahme und operative Untersuchungen. Und dann wir können darüber reden und wir sagen Ihnen, was Sie haben genau, was Sie genau haben. Okay. Ja, bitte legen Sie sich auf der Li auf dem auf die Liege vor die Körperuntersuchung. Okay. Danke. Ja, bitte schön. Haben Kollegen Fragen oder habe ich vergessen zu stellen? Meine Rolle, Mohammed. Du nicht Abum Kollegen andere Ja, entschuldigung, hocam. Entschuldigung. Ich bin Moderator. Abum Kollegen andere Fragen Du oder Kollegen? bist mehr als Moderator. Du bist das Herz dieser Gruppe. Sie haben am Anfang der Anamnese eine Word benutzen. Was bedeutet? Danach dinden wir böyle sagen. Lindern. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich nur gesagt, ich nehme Ibuprofen ein. Ach so. Lindern. So beginnt ich Anamnese ein Wort gesagt. Wort sagt. Krümmen vielleicht. Ja, was bedeutet Kümmer? Krumm werden. Krumm. Sich krümmen. Krumm von krumm. Ich kann zum Beispiel eine Stange krumm biegen. Auf Türkisch würde man sagen, bükmek galiba. Wenn ich mich krümme im Bett, yatakta buranırsam galiba oluyor Türkçesi, emin değilim. Burunduğum sıra, yani böyle biraz eğildiğim sıra, burulduğum sıra biraz daha rahatlıyor. Yatakta düz yattığım sıra ağrıyor. Wenn ich im Bett gerade liege, kann ich nicht, dann tut lange, habe ich zunehmende Schmerzen. Ich muss mich immer krümmen. Also meine Beine anwinkeln. Entwickelt oder Anwinkeln. anwinkeln. Anwinkeln. Anwinkeln. Ja. Ich winkle meine Beine an oder ich habe meine Beine angewinkelt. Oder Anwinkeln. wenn ich meine Beine anwinkele, habe ich weniger Schmerzen. Oder wenn ich mich krümme, krumm werden. Hocam, könnten Sie bitte schreiben diese Verben? Wie? Diese Verben könnten Sie schreiben auf dem A Blatt? wie Anton, M wie Nordpol, W wie W, I wie Ida, N wie Nordpol, K wie Kaufmann, E wie Emil, L wie Ludwig, N wie Nordpol. Jetzt hat jemand geschrieben, sich Ja. krümmend. Anwinkelnd hat auch jemand geschrieben, jawohl. Ich kann nicht schreiben, weil ich mit meinem Telefon. Okay, entwickeln. Abi böyle mi öyle mi? Ben yazdığım gibi mi? Anwinkeln, öbürü neydi? Richtig so, entwickeln. Anwinkeln, ja. Aber ich glaube, anwinkeln. Öbürü neydi? Birisi daha gruba yazmıştı. Wickeln yazmış ama. Dürüm demek anwickeln. Benimki bari benimki daha uygun yani açı. Anwinkel değil. Am Anwinkel. Winkel ein wenig Winkel zu einem Winkel beugen biegen. Biegen, ja. Anwinkel. Tamam abi am Winkel benimki doğru. Biegen. İşte dedim Bürücü. ya, bürükmek böyle, Evet. eğilmek, burkulmak. Ein wenig winken. Winkeln o söylemez Anwinken. ama ein wenig winkeln denmez. Ein wenig anwinkeln belki olabilir. Arsas kişi kendi Bu yapan ama şey normal Nur çay. halkın dediği bir tabir. Yani tıbben bir şey değil. Ben bunları okuyamadığım için bir şeyler yazışıyorsunuz aşağıdan. Anwinkel Bedeutung eine Gliedmaße im Gelenk beugen demiş Tamam. bir arkadaşımız. Aynen o işte. Anwinkel bedeutet eine Gliedmaße Bir ekstremite etkilenmez, ekstremite oluyor. Muhammed başlayalım mı? Yazma sen onları, sonra gönderirim ben sana. Okey hocam. Şu an. Ja, schönen guten Tag, Herr Oberarzt. Ja, schönen guten Tag. Ich würde Ihnen gerne den neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja, natürlich. Deswegen bin ich da. Bitte schön, legen Sie mal, schießen Sie mal los. Danke schön, Herr Oberarzt. Sein Name ist Simon Freud. Er ist 45 Jahre alt, geboren am 7.7.1977. Er ist 1,78 Meter groß und wiegt 81 Kilogramm. Jawohl. Okay. Herr Freud hat sich bei uns wegen seit 3 Wochen bestehender, zunehmender, progredienter unter Lumbarschmerzen vorgestellt. Außerdem klagte der Patient, dass diese Schmerzen in den letzten 2 Tagen sich verstärkt hatte oder hat. Habe, okay. Haben, okay, ja. Die Schmerzen sind ziehende bei Bewegung, bei Krümmen und entwickeln sich. Verstärken sich. Zusätzlich klagte er Verstanden. Wann, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Wann verstärken sich die Schmerzen? bei Bewegung, bei Entwickeln des Beines, linkes Beines, linken Beines, richtig? Nicht anwinkeln. Ich glaube, das war nach Vorbeugung Nach des Vorbeugung. Körpers. Das mit dem Bein war im Bett gewesen. Nicht vertauschen. Deminki konuştuk. Yatakta anwinkeln vesaire vesaire rahatlatıyor. O farklı bir şey. Ja, das ist müsste noch sagen. Ja, er klagte, dass die Schmerzen sich bei Bewegung, bei vorne beugen, bei Sitzen und lange Zeit liegen, sowie bei Rücken nach vorne, sehr starke nach vorne beugen Ja, verstärken. wie nennt man, wenn man sich nach vorne beugt? Wie nennt man diese Bewegung? Beugen, Ja, nicht auf Lateinisch. Flexion. Oder? Flexion, Extension. Ja, oder? Das ist eine Reklination und eine Inklination. Inklination. Ja, Inklination nach hinten, Reklination. Reklination. Der Ja, okay. Wirbelsäule. Okay. Die Schmerzintensität entspricht 3 von 10 in Ruhe und 7 von 10 bei Belastung auf der Schmerzskala. Des Weiteren klagte der Patient über Parästhesie im linken Bein. Linken komplettes Bein oder wo genau? Ich habe nicht gefragt, dass. Er hatte gesagt, glaube ich, an der Großzehe. Ah, nur auf der Brustzehe, nicht ganz Bein. Ah, okay. Sowie klagte er über Ausstrahlung in den linken Bein. Ja. Was für einen Schmerzcharakter hat er beschrieben? Haben Sie gefragt? Ja, ich habe gesagt, die Schmerzen sind ziehende Schmerzen. Dagegen hat er ab und zu Ibuprofen 800 Milligramm Ibuprofen angenommen. Ja, Regelmäßig. und er klagte als Auslöser eine oder nicht eine, was wie kann man sagen? Ja, eine Tragung, ja, Tragung, mobilen Tragung oder schwäche Sachen auf Tragung oder Tragen. ein Heben. Ja, anheben. Er hat als ich würde das, wie er gesagt hat, sagen, dass er einem Umzug bei einem Umzug geholfen habe. Der Patient habe bei einem Umzug geholfen, wo er sehr viele Sachen, Möbelstücke, Kartons getragen habe. Getragen. Ja, Tragen. wie kann man das sagen, aber im kurzen Satz, im Ja, tragen, was denn? Ich kann auch eine Arbeitstasche tragen. Ich kann auch ein Brot tragen. Also, tragen würde ich nicht sagen. Natürlich hat er getragen, aber Möbelstücke, also beim Umziehen. ja, oder wegen Tragung Tragung? angebunden. Nein. Keine, es gibt keine, ja. Dann die Schmerzen oder Nachdem der. er viele Sachen, schwere Sachen getragen habe, vielleicht hätte er am Folgetag die Schmerzen gehabt. Okay, Also schwere Sachen. der Patient klagte, klagte als Auslöser diesen Beschwerden nach einem Tag nach sehr viele schwere Sachen tragen. Richtig, so? Ja, tragen habe, glaube ich, oder so. Also Haben. Grammatik kann ich jetzt nicht konzentrieren. Irgendwo ist aber ein Fehler drin, ne? Ja, Aber okay. nochmal vielleicht. Okay. Okay, diese Schmerzen sind nach schwere Sachen tragen Aufgetreten aufgetreten ist, sind. ja. Ja, aufgetreten. Nicht sind. Sei nach schweren Tragen aufgetreten, vielleicht. Ja, Kann man das sagen. ist einfach. Ja, okay. Die Schmerzen sind nach schwere Sachen Aufgetreten. tragen aufgetreten. Aufgetreten. Okay. Die Frage nach ähnlichen Beschwerden, vorherige ähnliche Beschwerden, wurde verneint, sowie Unfall auch verneint. Die vegetative Anamnese ergab Herzrhythmusstörung. Dagegen nimmt er Bisoprolol 5 Milligramm einmal täglich. Er nimmt Ibuprofen bei Bedarf 8 Milligramm ein. 8 Milligramm. 800 Milligramm. 800. Ja, der Patient hat Penicillinallergie, die mit Dyspnoe sich äußert. Er hat Diclofenac Unverträglichkeit, die mit Diarrhoe und Bauchschmerzen, die sich mit Diarrhoe und Bauchschmerzen äußert. Der Impfstatus ist vollständig. Er ist fünfmal gegen Covid-19 geimpft. Er treibt manchmal Sport und zwar an freien Tagen mit Fahrradfahren. Der Patient raucht nicht. Alkoholkonsum ein Glas Wein gelegentlich, ein, zwei Glas Wein pro Woche, manchmal mehr, manchmal weniger. Die Frage nach Drogenkonsum wurde verneint. Die Familienanamnese ergab, der Vater hat arterielle Hypertonie, die Mutter leidet an Diabetes mellitus, die mit Tabletten behandelt wird. Er hat einen gesunden Bruder. Herr Freud ist Busfahrer, verheiratet und hat einen gesunden Sohn. Sie leben alle zusammen in einer Wohnung. Er hat ein bisschen Stress, aber nicht besonders bei der Arbeit. Das war von meiner Seite. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich am ehesten von Discus prolaps im Lumbarbereich. Als Differentialdiagnose kommen in Betracht Tumoren, Wirbelkanalstenose, Arthrose und sowie Spondylolisthose. Ja, Okay. so, ja für weitere Abklärung würde ich folgende Maßnahmen durchführen. Als erster Schritt würde ich körperlich untersuchen, Blutabnahme und einige operative Verfahren durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung musste ich periphere Durchblutung, Motorik und Sensibilität untersuchen. Ja, zum Beispiel bei Durchblutung, ich abtaste Arteria dorsalis pedis, Arteria tibialis posterior, Arteria popliteae und Arteria femoralis. Auch bei Sensibilität, ich vergleiche zwischen beide Beinen. Auch bei körperlicher Untersuchung, bei Inspektion vergleiche ich die Hautfarbe, Wärme Schwellung, Schwellung. und Schwellung, ja, genau, und Schwellung. Ja, so die Nervenflexion, Reflexion. Wie nennt man das sonst? Ja. Nerven, Muskeleigenreflexe. Muskeleigenreflexe. Ja. Patellasehnenreflex und zum Beispiel Achillessehnenreflex sind Muskeleigenreflexe zum Beispiel. Muskeleigenreflex. Okay. Und Blutabnahme wurde ich kleines Blutbild, Entzündungsparameter eventuell vor Entzündungsprozess auszuschließen, auch vielleicht Parameter. Gerinnungsparameter, ja. Und als operative Untersuchung wurde ich, oder nicht wurde ich, musste ich Röntgen-Lumbar-Bereich in zwei Ebenen durchführen oder veranlassen. Ja, und gegebenenfalls MRT, und nicht gegebenenfalls, natürlich, ich musste veranlassen MRT, ja. die pathologische Veränderungen zu beurteilen. Okay. Was würden Sie in einem Röntgenbild zum Beispiel, was wäre der Unterschied zwischen einem Röntgenaufnahme und einem MRT-Aufnahme, die Hauptunterschiede, Merkmale? Ja, Röntgenaufnahme gibt uns weniger Informationen, aber es gibt sehr gute Informationen über die Knochen, auch zum Beispiel Spondylolisthesis, auch das ist eine sehr gute Methode für Beurteilung, auch für Osteoporose, für Frakturen, zum Beispiel spontane Frakturen. Ja, und Arthrose-Veränderungen. Aber mit MRT, wir können die weiche Gewebe beurteilen, Prolaps, Diskusprotrusion, auch die Wirbelkanal Stenose, Genauso, genau. ja, Stenose und über die Nerven drucken auch, sowie viele andere Drucken, drucken, Geräte. was würden Sie sonst sagen? Anstatt Druck heißt Ja, Kompression. über die Nerven und Sie über die Medulla oblongata, ja, Medulla, ja, sagen Nerven drücken. drucken. Ob ein Nerv gedrückt wird, meinen Sie? Ah, ja, genau. Ja, sagt man. Ob die Nerven gedrückt sind. Komprimiert sind, So nicht drücken, komprimiert. komprimiert, komprimiert. Komprimiert. Genau. Ja, beurteile die komprimierte Nerven, eventuelle komprimierte Nerven. Ja. Kompression der Nerven zum Beispiel kann man beurteilen, ob eine Kompression stattfindet. Okay. Ja, spreche ich über die Therapie oder noch Ja, mehr über die Diagnose? gehen wir mal davon aus, dieser Mensch hat einen Bandscheibenvorfall, L5S1 oder nee, L45, sagen wir mal, und auf der linken Seite im MRT festgestellt. Im Röntgen haben wir festgestellt, das sieht alles altersentsprechend aus, unauffällig. So, wenn Sie diese Diagnose haben, was empfehlen Sie dem Patienten? Also Sie haben Ihre Verdachtsdiagnose erhärtet, dass er einen Bandscheibenvorfall L45 hat mit einer Wurzelkompressionssyndrom. Was Ja. empfehlen Sie dem Patienten? Als allgemeine Maßnahme oder? Generell, der ist jetzt da, jetzt wissen Sie, was er hat. Ich empfehle dem Patienten, die Rückenmuskulatur zu verstärken Doch mit generell, nicht, das ist das Spezielle. Generell, was empfiehlt man? Einfach ganz einfach, entweder operative Maßnahmen oder konservative Maßnahmen. Zum ich Beispiel denke. Ich konservative, denke, ja. konservative Genau. Maßnahmen. Also genau, dann würde ich auch sagen, nicht direkt die einzelne Therapie, sondern ich würde erstmal eine Überschrift geben. Ich würde eine konservative Maßnahme empfehlen, zum Beispiel. Ja, Keine zum Beispiel, ja, Muskelstärke, sondern genau. medikamentöse Therapie, Physiotherapie. Auch diese Rückenmuskulatur zu verstärken, auch Thermotherapie, ja, und wenn der Patient ist Obergewicht, die Gewicht reduzieren. Ja, und schwere Sachen nicht zu tragen. Zu heben oder zu tragen, ja. Ja, und mit sehr gesunde Bewegung zu beobachten. Wenn man ein Rezept ausstellen möchte, damit der Patient von einem Physiotherapeuten lernt, damit er nicht schwere Sachen trägt oder wenn er was trägt, dass er lernt, richtig zu tragen. Wie nennt man diese Anwendung? Rückenschule. Rücken, Das heißt Rücken. Rückenschule. Rückenschule heißt erlernen, wie ich mit meinem Rücken in meinem Alltag etwas bewältige. Aha, ja. Ja, okay. Und als Bewegung oder Sport treiben kommt die Schwimmung oder Schwimmen im ersten Linie. Schritt, Anfall, wenn es möglich ist, natürlich. Oder im Wasser sich zu bewegen. Man muss nicht schwimmen. Man kann auch im Wasser Gymnastik machen, im Wasser sich zu bewegen. Nicht nur sozusagen. Schwimmen ist ja wieder monoton. Immer selbe Schwimmen. Aber im Wasser zu bewegen kann man auch viele Muskulaturen trainieren. Aha, ja, okay. Versuchen im Wasser zu laufen, bestimmte Übungen zu machen. Gegen den Widerstand sich zu bewegen. Das war aber sehr detailliert. Eigentlich, soweit ich kenne, in dieser Gruppe muss man nicht so viele genaue Therapien und Untersuchungsmethoden, was für Labore da sind, wo kommen Sie her? Welches Land in Deutschland? Wo sind Sie? Berlin. In Berlin. Wird da sowas gefragt in der Prüfung? Therapien und alles? Ja, Sie fragen, ja. Ach so, okay. Aber das ist je nach der Berufe. Prüfer, okay. Ja. Manchmal. Ich würde generell noch ergänzen, dass man sagt, ja, ich würde medikamentöse Therapie einleiten, Physiotherapien, man kann zusätzlich Akupunktur machen, man kann, wenn die konservativen Maßnahmen nicht helfen, kann man an eine Operation diskutieren, sozusagen, also offen lassen. Man kann ja immer diskutieren. Ja, Das heißt, wenn. entweder macht man konservativ oder operativ. Ich würde ein operatives Vorgehen empfehlen, weil keine Lähmung da ist. Das wäre der Grund, weil keine Parese da ist. Ja, vielleicht kann man sagen, bei keine Verbesserung mit die medikamentöse und der Physiotherapie-Behandlung, dann diskutieren die operative Behandlung. Oder bei folgenden Symptomen, zum Beispiel Muskelatrophie, Parese, Muskelatrophie und sehr starke Schmerzen, die mit Analgetika Also nicht. generell, sag einfach generell, nicht mit genau, sondern generell mit konservativen Maßnahmen. Das heißt dann automatisch Medikament, Physiotherapie und so weiter. Ah, okay. Und mit konservativ, wenn es mit konservativen Maßnahmen, mit Therapie oder Maßnahmen zu keinem Erfolg kommt und starke Schmerzen da sind. Oder wenn eine Parese da ist, kann man eine Operation empfehlen. Ja. Wir empfehlen. Also wir sagen nicht, wir müssen eine Operation durchführen, sondern wir können empfehlen. Okay? Ja. Generell. Ja. Okay. Ist fertig von Ihrer Seite? Ja. Gibt es in der Gruppe eine Frage?